SWR 2 Hörspiel. Meine Damen und Herren, liebe Karlsruher, der angesehene Jurist Karl Hau, hier selbst in Karlsruhe in einem höchst umstrittenen Prozess vor dem Landgericht vor 17 Jahren lebenslang hinter Schloss und Riegel gebracht. Und zwar wegen der Ermordung seiner Schwiegermutter Josephine Molitor. Doch bewiesen ist nur, dass es sich seinerzeit in der Nähe des Tatorts aufhielt. Sehen Sie heute Abend das Varieté zu diesem Fall von mir, Walter von Linné, und meinem Ensemble Dagebot. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! Hereinspaziert, hereinspaziert! Komet Hau. Hörspiel in zwei Teilen von Jan Decker. Teil 1. Ich habe Ihr Varieté gesehen, gestern Abend in Dresden. Diese Szene daraus, als Hau in dem Schweizer Bergort mit Lina Molitor, Tochter der später Ermordeten, in den Tod gehen will, weil die Eltern den sich Liebenden die Heirat untersagen. Etwas dick aufgetragen, was Sie Hau deklamieren lassen, oder? Deklamieren? Ich zitiere. So wie ein Komet auftaucht aus nebelhafter Ferne, so will ich eines Tages für die Menschen sein. Siehst du, Lina, wie klar der Sternenhimmel hier in Rehalb ist? Da Mond, dort Venus, dort Mars. Wie geht's weiter? Hau spricht. Und dort zieht in ein paar Jahren ein rötliches Licht seine Bahn. Der Komet Hau. Als Kind wollte ich auf einem Meteor durchs Weltall reiten. Wie dumm. Ich wäre doch nur verglüht. Nein, ein Komet will ich sein. In seiner Mitte eiskalt. Bald. Eines Tages. Immer wiederkehrend, den Menschen noch lange ein Rätsel. Ich habe nicht immer so aufmerksame Zuhörer. Was würden Sie sagen, wenn ich heute zu ihm fahre? Ja, zu Hau. Ein Komet, Lina. Ein Rätsel. So dass niemand jemals erfahren wird, wer diesen Schuss abgegeben hat. Weil auch du auf mich schießen wirst. So, schieß auf mich! Lina! Schieß! Lina Hau wurde 1901 in Rehalb von einer Kugel knapp neben dem Herz getroffen. Ich vermute, Hau war der Schütze, nicht sie, wie beide aussagten. Gestatten? Erich Wulfen, Kriminologe. Zurzeit Leiter der sächsischen Gefängnisverwaltung. Angenehm. Walter von Linné. Varieté-Künstler Klein Ganove mit bürgerlichem Namen Helmut Mühlhans. Ich kenne Sie gut. Ihr Ensemble ist nur ein Gerücht. Wo waren Sie vor Dresden? Bruchsal. Wo unser Hau im Gefängnis sitzt. Eine Katastrophe. Baden-Baden, wo er im Jahr 1906 angeblich den Mord an seiner Schwiegermutter beging. Wieso angeblich? Ein Reinfall. Ebenso Karlsruhe. Die Menschen in Baden haben von ihrem Hau genug. Der Prozess gegen ihn ist bald 20 Jahre her. Damals machte Hau Sensation. Heute ist der Mann so gut wie vergessen. Kometen, Meteore, lassen Sie einfach diesen Spuk weg. Streng dokumentarisch, dann kommen die Leute. Ich verrate Ihnen etwas, Mühlhans. Er ist seit einigen Monaten wieder auf freiem Fuß. Nach 17 Jahren Haft. Schreibt in einer abgelegenen Wohnung eines großen Berliner Verlags irgendwo in der Mark Brandenburg zwei Bücher. Eines über seinen Prozess, das andere über seine Haftzeit. Und ich werde ihn da aufstöbern. Gestern Abend, kurz vor 6, wurde eine hier ansässige Privatiere, als sie in Begleitung ihrer Tochter nach der Stadt ging, auf der Kaiser-Wilhelm-Straße, von einem unbekannten Täter von hinten niedergeschossen. Der Tod trat sofort ein. Die Tochter blieb unverletzt. Der Täter, welcher flüchtig ist, wird wie folgt beschrieben. Etwa 1,78 Meter groß, schwarzer, wahrscheinlich falscher, langer Vollbart, blasse Gesichtsfarbe, trug dunklen, langen Überzieher, grau gestreifte, unten hochgeschlagene Hose. Karl Hau ist der in diesem Polizeibericht der Stadt Baden-Baden vom 7. November 1906 gesuchte Mann. Aber wer ist dieser Karl Hau? Wohl eines der größten Rätsel unserer Zeit. Meine Damen und Herren, liebe Bewohner von Königs Wusterhaus, der zivilisierte Mensch als Mordverdächtiger, Professor für römisches Recht an der Universität von Washington, mit dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt bekannt, Karl Hau, zu Unrecht verurteilt. 17 Jahre im badischen Bruchsal in Haft, 12 davon in Einzelhaft, ein Justizskandal unserer Tage. Im Augenblick bereitet dieser Mann an einem geheimen Ort zwei Bücher über das an ihm begangene Unrecht vor. Ein Menschenschicksal. Packend. Aufrüttelnd. Über das ich, Walter von Linné, heute Abend berichten werde. Kommen Sie! Kommen Sie! Hereinspaziert! Lassen Sie mich durch. Ich sagte Ihnen bereits, im Jahr 1907 hielt ich in Dresden einen Vortrag über Hau. Ich war und bin von seiner Schuld überzeugt, denn ich habe seinen Charakter genauestens studiert. Der Mann ist ein Hochstapler, dem ein Mord jederzeit zuzutrauen ist. Aber ich möchte noch ein paar Prämissen meines Vortrags von damals überprüfen. Jetzt lassen Sie mich zu ihm durch. Nein! Glauben Sie, unser Verlag leistet sich hier in der brandenburgischen Provinz eine abgeschiedene Schreibwohnung, damit sich sensationslüsterne Besucher aus aller Welt die Klinke in die Hand geben? Herr Müller, lassen Sie ihn rein! Wenn das ein Mecker ist, dann soll er für seine Pilgerreise nicht bestraft werden. Bestraft werden? Oh, was für ein dummes Wort. Sie haben Pech, Herr Wulfen. Nachdem mich Moritz Müller, der Lektor meines Verlags, zuerst als Untermieter bei sich in Berlin aufnahm, translozierte er mich in diese stillere Umgebung, um mich, wie er sagt, produktiver zu machen. Kompliment, Herr Wulfen. Ich habe Ihre Psychologie des Hochstaplers mit Gewinn noch in der Haft gelesen. Ja, Sie haben wirklich Pech. Herr Müller kommt mich nämlich nur zweimal im Monat besuchen und ausgerechnet heute ist mein Aufpasser da. Ein Verbrecher, der überführt werden soll, muss in seiner gesamten Persönlichkeit gesehen werden. Beginnen wir damit. Schon als Knabe ist Hau nervös. So überwiegen in seiner Fantasietätigkeit die passiven Assoziationen, Bilder, die sich dem Individuum wider seinen Willen und mit Übermacht aufdrängen. Diese Schwäche des Willens muss bei der Anerkennung von haushoher Intelligenz doch konstatiert werden. Und diese ins Krankhafte spielende Fantasietätigkeit löst nun ihrerseits den Trieb zum Absonderlichen, zum Aufschneiden, zur Großmannssucht aus, die wir sehr bald bei ihm finden. Im Übrigen weist er sympathische Züge auf, gilt als liebenswürdig, freundlich, lernt spielend, ohne viel zu arbeiten. So haben wir uns endlich gefunden. Der Kriminologe und sein Objekt. Gefunden? Man sieht ihnen die Haft an. Vor allem die Zeit danach. Sie sind korpulent geworden. Stopfen an Essen in sich rein, was ihnen 17 Jahre lang abging. Gefängnishaarschnitt, kurz geschoren. Nicht mehr der Kavalier von einst. Warum lassen Sie sich derart gehen? Nun, mir soll's recht sein. Bis heute gibt es keinen umstritteneren Indizienprozess als Ihren. Keinen Fall, der so nach einer wirklichen Klärung drängt. Ich erhoffe mir diese Klärung von Ihnen. Im Namen der Allgemeinheit, warum haben Sie Josephine Molitor erschossen? Für so bedeutend halten Sie mich? Ihr Prozess war ein Einschnitt. Aus ihm erfolgte eine Reform der Geschworenengerichte, die nicht mehr rein aus Laien bestehen dürfen, welche sich nur allzu leicht dem Druck von Richter und Staatsanwalt beugen. Schön. Und Ihnen gebührt bis heute die Krone der Verteidigung, da Sie trotz erdrückender Indizienlast und trotz Ihrer erwiesenen Großmannssucht, die Sie nach immer neuen Geldquellen jagen und diese schröpfen ließ, die Mordtat an Ihrer Schwiegermutter hartnäckig leugneten. Deshalb halte ich Sie übrigens für zu allem fähig. Und ja, für schuldig. Den Grund für Ihre Reise nach Baden-Baden gaben Sie erst an, als die Prozessbeobachter plötzlich Ihre Schwägerin Olga Molitor verdächtigten. Richtig? Richtig? Nun, damit folgen Sie ja Ihrem denkwürdigen Schlusswort im Prozess. Ich habe nichts zu sagen. Genau. Tja, Herr Wulfen, es ist alles Psychologie. Der arme Mann ist so oft mit seiner angeblichen Tat konfrontiert worden, dass er sie wohl inzwischen selbst glaubt. Ein Häufchen Elend ist er, wenn Sie mich fragen. Aber ein begabter Schriftsteller. Sobald er letztes Jahr aus der Haft entlassen bei seiner Stiefmutter in Bernkastel war, schrieb er das Buch über seine Gefängniszeit, lebenslänglich, das wir jetzt bringen werden. Dort in Bernkastel las ich ihn auf, nachdem er dem Verlag dieses Buch unverlangt zugeschickt hat. Der einstige Lebemann Hau war mittellos und abgebrannt. Und wo ist Hau jetzt? Gestern war ich noch mit ihm spazieren. Was weiß ich? Sie mussten ja aus Dresden in sein Refugium hereinplatzen. Das zweite Buch, das über seinen Prozess, Titel Das Todesurteil, liegt als Manuskript übrigens schon vor. Der Schaden hält sich also in Grenzen. Auf Wiedersehen. Der Schuldige findet bei seiner Verteidigung nur selten den Ton wirklicher Unschuld. Sein Ton ist zu unsicher oder zu sicher. Sein Mienenspiel, sein Blick, seine Stimme verraten uns mehr als seine Worte. So muss sich der Richter in die Seele des Angeklagten hineinversetzen, wie der Künstler in sein Werk. Hau nun ist tatsächlich stets zu sicher in seiner Verteidigung. Auf jedes ihn belastende Indiz weiß er vor Gericht eine vorgestanzte Antwort vorzutragen. Und zwar immer im Tonfall gespielter Seelenruhe. Nur, was er da vorträgt, ist nichts als ein Kartenhaus aus Lügen. Ein erstes Indiz für seine Schuld. 17. Mai 1925, Telegrafie des Deutschen Reichs von Berlin um 17.08 Uhr. Herrn Erich Wulfen, zurzeit Oranienburg. Welche fehlgeleitete These Ihres verblichenen Vortrags möchten Sie nun an mir überprüfen? Verlasse Berlin morgen mit dem Zug, das schöne Geld meines Verlags aufbrauchen. Hau, Hotel Adlon. 18. Mai 1925. Telegrafie des Deutschen Reichs von Oranienburg um 8.47 Uhr. Herrn Karl Hau, Hotel Adlon, Berlin. Dass Sie das Paradebeispiel eines Schwärmers und Phantasten sind. Eines unbegabten Hochstaplers mithin, weil ihre kriminellen Geschäfte aufgrund dieser Schwärmerei regelmäßig misslingen. Um dies zu belegen, muss ich wissen, wissen, warum genau Sie zum Mörder Ihrer Schwiegermutter wurden. Ob Sie also in die Sache hineinschlitterten oder kaltblütig agierten. Wulfen. Meine Damen und Herren, liebe Oranienburger, kommen Sie heute Abend, wenn ich, Walter von Linné und mein Ensemble in einem Varieté letzte Geheimnisse über den Fall Hau lüften werden. Dass der 1907 Verurteilte in Konstantinopel ein ausschweifendes Leben führte. Dass er zu Washington mit Rockefeller verkehrte. Dass niemand anderer als ich Zeuge des Selbstmords seiner Ehefrau Lina wurde, als ich eines Tages am Pfäffiger See bei Zürich Erholung suchte. Ja, so bin ich ja überhaupt erst auf Hau gekommen. Dass Lina Hau kurz vor ihrem Selbstmord dunkelste Gedanken wälzte, dergestalt, dass ihre Schwester Olga allein oder im Verbund mit Hau die eigene Mutter erschossen hatte. Kommen Sie! Kommen Sie! Hereinspazieren! Sie haben sich gemausert, Mühlhans, Herr von Linné. Aber immer noch zu tendenziös. Lina voller Angst, das nächste Opfer ihrer Schwester zu sein. Hau erwartet seine Freilassung bei der Erscheinung des großen Januarkometen im Jahr 1910. Fast alles den Tatsachen folgend. Sie sehen ja, das Publikum rennt mir die Bude ein. Und? Haben Sie Hau gefunden? Gefunden, ja. Und wieder verloren. Wie Sie den richtigen Zugang zu diesem Fall. Ich sagte doch, Kometen weglassen. Wir sehen uns, Herr von Linné. Mein Telegramm hat Sie also noch erreicht. Ebenfalls auf dem Weg nach Dresden? Nun, Sie sollten in Sachsen bleiben und sich in Ihrer Freizeit weiter mit der kriminellen Vergangenheit Karl Mays beschäftigen. Was für ein Hochstapler. Hat Olga Molitor ihre Schwiegermutter erschossen und wollte als nächstes ihre Frau erschießen, um mit Ihnen zusammen zu sein? Ah, so leicht wollen Sie mich kriegen? Ich fand Ihre These viel interessanter, dass Täuschung, wie sagten Sie, allen Menschen als tierisches Erbe eingegeben ist? Beim Hochstapler kommt noch die Selbsttäuschung dazu. Wissen Sie, woher die Kometenfurcht eigentlich rührt? Weil er sich als einziger Himmelskörper nicht auf einer regelmäßigen Bahn bewegt. Bloß warum wollen die Menschen immer alles regelmäßig haben? Wer mit einem falschen Bart nach Baden-Baden reist, muss der Mörder seiner Schwiegermutter sein. Wie armselig. Und doch haben sie ihre Schwiegermutter getötet. Die Frage ist nur, ob als Hochstapler aus krimineller Absicht oder aus einem rein schwärmerischen Fantasieleben. Dresden. Endstation. Hier stürzt ihr Gedankengebäude endgültig ein. Der Komet verschwindet. Leben Sie wohl. 1881, als Sohn eines Bankdirektors an der Mosel geboren, ohne Geschwister, besucht Hau das Gymnasium in Trier und studiert anschließend Rechtswissenschaften. Er erkrankt im Jahr 1901 an Lungentuberkulose und begibt sich zur Kur nach Ajaccio auf Korsika, wo er die Schwestern Lina und Olga Molitor, die eine 5 Jahre älter als er, die andere wie er 20 Jahre alt, nebst ihrer Mutter Josephine, der verwitweten Frau Medizinalrat Molitor, kennenlernt. Alle drei sind gemeinsam in einer Villa wohnhaft in Baden-Baden. Es gelingt Hau, dem frühreifen Kavalier, der über tadellose Umgangsformen verfügt, aber von Studienkameraden als renommiersüchtig beschrieben wird, die drei Damen, die ebenfalls zur Kur auf Korsika weilen, im Handstreich zu erobern. Wer sind Sie eigentlich, Herr Hau? Was wollen Sie hören? Ich habe die Geliebte eines Fürsten entführt und mit ihr in Marseille gelebt. Ich habe einen Seesturm hier vor Korsika, da ich nur etwas Seeluft schnuppern wollte, in einem kleinen Nachen bestanden. Oh, das betrübt mich. Weshalb? Lina? Sie sind ein Abenteurer. Sie werden die Welt im Sturm für sich einnehmen. Sie bringen es glatt fertig, sich an uns beiden Schwestern gleichzeitig zu erfreuen. Was spricht dagegen? Das Todesurteil. Die Geschichte meines Prozesses. Von Karl Hau. Erschienen 1925 in Berlin. Ich gebe hier wieder, wie sich meine Ehefrau Lina während einer vorgerichtlichen Befragung durch meinen Rechtsanwalt an unser weiteres Kennenlernen erinnerte. Wir reisten von Ajaccio zusammen nach Florenz und erlebten dort einige freudvolle Tage. Aber an eine Heirat war nicht nur wegen des Altersunterschieds zwischen uns nicht zu denken. Wir trennten uns. Wenige Wochen später ging ich in Baden-Baden die Lichtenthaler Allee entlang. Da sah ich in der Ferne eine wohlbekannte Gestalt auf mich zukommen. Erst traute ich meinen Augen nicht, aber kein Zweifel, er war es. Er kam, mir einen Vorschlag zu machen. Da wir nicht zusammenleben können, so wollen wir zusammen in den Tod gehen. Ich war sofort einverstanden. Das, was nun kommt, die Flucht nach der Schweiz und mein Selbstmordversuch in Realp, ist Ihnen ja bekannt. Lina Hau ist eigentlich einem badischen Offizier versprochen. Ihre Heirat haben sich Hau und Sie mit Ihrem Suizidversuch in der Schweiz von den Eltern erpresst. Ein Suizidversuch, der für Hau nur Theater ist, den Lina aber zum Gelingen bringen will. Wie dann später, kurz vor Prozessbeginn, ihren zweiten, der in ihrem Fall erfolgreich verläuft. Der Skandal ist perfekt. Der Standesbeamte wird bald erscheinen. Es interessiert niemanden mehr, ob ich in Realp auf dich schoss oder du auf dich selbst. Wie war es gleich? Psst, Karl. Bitte nicht hier. In Baden-Baden hätten wir nicht heiraten können. Wir haben zu viel Staub aufgewirbelt, Lina. Nein, lieber hier, in aller Stille, in Mannheim. Die unvernünftigste Ehe wird geschlossen. Denn der geistig überspannte Student heiratet ein selbstbewusstes und verwöhntes Mädchen, das seinem reichen Fantasieleben keinen nüchternen Ausgleich bietet. Hau hat später einmal in gedrückter Stimmung gesagt: Ich bin geheiratet worden. Einer tiefen Liebe wird man ihn ohnehin nicht für fähig halten können. Es erfolgt im selben Jahr 1901 die Übersiedlung des Ehepaars in die Vereinigten Staaten, um im beschaulichen Baden-Baden die Wellen des durch das Paar ausgelösten Skandals abebben zu lassen. Hau nimmt sogleich an der Washingtoner Universität das Rechtsstudium wieder auf, erlangt im Jahr 1904 den Titel des Bachelor of Law und wird dort anschließend mit 24 Jahren zum Professor für römisches Recht ernannt. Zudem ist er Sekretär des türkischen Generalkonsuls in Washington. Bereits das Vorjahr hat eine Veränderung für Karl und Lina gebracht. 24. Dezember 1903. Telegrafie der Western Union von Washington um 9.47 Uhr. Frau Josephine Molitor, Baden-Baden. Liebe Mama, unser drittes Weihnachten in der neuen Heimat und unser erstes mit dem Kinde. das Karl nun nach der Schwester Olga nennen will. Ja, immerhin ein schöner Name. Küsse, deine Lina. Lebenslänglich. Erlebtes und Erlittenes von Karl Hau. Erschienen 1925 in Berlin, Vorwort von Moritz Müller. Als Sekretär des türkischen Generalkonsuls Dr. Schönfeld fand Hau Eingang in die diplomatischen und großkapitalistischen Kreise Amerikas. Im Auftrage amerikanischer Industrieller reiste er wiederholt nach der Türkei, um dort geschäftliche Beziehungen anzuknüpfen, was ihm jedoch nicht gelang. Er büßte vielmehr dabei einen großen Teil seines Vermögens ein. Hau gerät als Geschäftsmann an seine Grenzen, behält sein Scheitern aber völlig für sich. 6. Juni 1905. Telegrafie der Western Union von Washington um 15.13 Uhr. Frau Josephine Molitor, Baden-Baden. Stell dir vor, Mama. Karl hat einen Orden von den Türken verliehen bekommen, voll funkelnder Edelsteine. Er hält von Standard Oil für 6 Tage Arbeit bald 100.000 Reichsmark. Deine Lina. Natürlich stimmt von all dem nichts. Vielmehr zieht sich Hau durch seine zahlreichen Besuche bei Prostituierten auf seinen Dienstreisen in der Türkei einen Eicheltripper zu. Stolz und hochmütig, mit Anflügen von Größenwahn, so beschreiben ihn seine amerikanischen Kollegen. Ja, Professor Dr. Hau wird in Washington eine allgemein beliebte Persönlichkeit. Mitglied der ersten Clubs in Washington und New York, lernt den Präsidenten Roosevelt, ferner den Bankier Morgan, sowie Rockefeller und andere kennen. Seine Frau unterstützt ihn bei allem, überlässt ihrem Karl gegen den heftigen Widerstand ihrer Mutter und der Geschwister fast die Hälfte ihres beachtlichen Erbteils. Geld, das er für seine Zulassung als Anwalt in den USA brauche. Er braucht es für seine Reisen in die Türkei. Warum überhaupt diese Tätigkeit als Geschäftsmann für amerikanische Unternehmen im Osmanischen Reich, da er doch Professor in Washington ist? Eben weil da Pläne winken, die in ihrer Großartigkeit und Lukrativität Haus, Seele schmeicheln. Er soll Militärgerät und Industriegüter an die Türken verkaufen und dafür zu einem schwerreichen, in beiden Ländern unverzichtbaren Mann aufsteigen. Gar Präsident der Vereinigten Staaten will er werden. Hau kann in Konstantinopel aber keine Geschäfte anbahnen. Er gibt stattdessen für sein verschwenderisches Leben dort die 65.000 Reichsmark seiner Frau aus, ohne ihr Wissen. Lina, Darling, die Unternehmungen im Orient laufen nur, wenn man wie ein Grand Seigneur lebt. Eisenbahnfahrten, erste Klasse, Toilette nach der neuesten Mode, gehobene Hotels. Die Beamten des Sultans lieben den Prunk. Und gibt es schon Abschlüsse? Nein, aber bald. Karl, mehr Geld können und werden dir die Molitors nicht geben. Du hast eine Erbverzichtserklärung unterschrieben. Karl Hau reist im Sommer 1906 wieder geschäftlich nach Konstantinopel. Ein von der Geburt des Töchterchens Olga herrührendes Unterleibsleiden seiner Frau und sein starker Geschlechtstrieb verleiten ihn erneut zu sexuellen Ausschweifungen. Er feiert noch einmal Orgien, am liebsten mit 2 Frauen gleichzeitig, Eine davon zumeist die Otero, eine am Bosporus residierende spanische Tänzerin, Kurtisane mehrerer gekrönter Häupter und reicher Industriemagnaten. Lina Molitors Geld geht dahin für Huren, Autos, eine Yacht. Hau kommt mit den ersten Beamten des Osmanischen Reiches in Berührung. Aber diese argwöhnen, ob seiner Großmannssucht und Selbstverherrlichung, Hau sei ein Hochstapler und er muss, skandalumwittert, das Land verlassen. Abenteuergeschichten kann er jetzt nur noch seiner Frau erzählen. 13. August 1906. Telegraphie des Deutschen Reichs von München um 11.24 Uhr. Frau Lina Hau, Washington. Bin von Konstantinopel hier eingetroffen, dich erwartend. Wurde von Kaiser Wilhelm zum Vortrag über amerikanische Verhältnisse eingeladen. Die Einnahmen aus meiner türkischen Mission belaufen sich jetzt auf Hunderttausende. Küsse, Karl. Die Familie Hau unternimmt in diesem Spätsommer eine kleine Europareise. München, Baden-Baden, Paris, London. Zuerst wird das Unterleibsleiden seiner Frau in München operiert. Lina erholt sich dort in einem Hotelzimmer, begleitet von ihrer jüngeren Schwester Olga. Hau kommt etwas früher von Konstantinopel über Wien, wo er, wie spätere Ermittlungen der Polizei ergeben, ein Hotelzimmer mit zwei Frauen teilt und einen Scheck über 5000 Reichsmark einlöst, den er zwei Tage später über sein Londoner Bankhaus als gestohlen meldet. Ein durchsichtiges Manöver und hier sogar die Vorstufe zu einem Kapitalverbrechen. Du machst also Olga den Hof, während ich hier ans Bett gefesselt bin? Natürlich. Es bewegt mich durchaus tief, dich nach Korsika wiederzusehen. Hast du das wirklich zu ihr gesagt? Lebenslänglich von Karl Hau. Vorwort. Im Oktober 1906 reiste das Ehepaar Hau, nun wieder ohne Olga, mit Kind und Gesellschafterin von München nach Baden-Baden. Und zwar in der Absicht, Ende des Monats über Paris und London nach Washington zurückzukehren. Das Todesurteil von Karl Hau. Meine Frau berichtete dem Verteidiger hierüber, es waren stille, friedliche Herbsttage. Er und Olga verkehrten jetzt ganz freundschaftlich miteinander. Sie las ihm sogar, als wir eines Abends sehr spät von Karlsruhe zurückkamen, während ich schon zu Bett gegangen war, im Nebenzimmer ihre Gedichte vor. Das machte mich ein wenig argwöhnisch, denn ich wusste, unter diesen Gedichten befanden sich einige von stark erotischer Färbung. Ah, es ist schön, wieder in der Villa Molitor zu sein. Und was die Türkei betrifft, so werde ich gleich in Washington mit Rockefeller ein entscheidendes Treffen dazu haben. Mit Rockefeller? Die Frau Medizinalrat hält ihren Mittagsschlaf, nehme ich an. Sehr löblich. Ich bin nach dem Karlsruhe-Ausflug gestern auch etwas tired. Tired? Oh, ich möchte euer Amerika endlich einmal sehen. In Baden-Baden nennen sie dich jetzt den Amerikaner, Karlchen. Oder Paris. Ja, sie kann mit nach Paris. Dann kommt endlich heraus, was mit euch beiden ist. Sofort, ich packe die Koffer. Man logiert zu dritt im Hotel Regina und beschließt, gemeinsam die französische Hauptstadt zu besichtigen. Doch wieder, wie in München einige Wochen zuvor, ist Lina Hau gehalten infolge ihrer Unterleibsoperation, die eigentlich gut verlief, dir aber neuerlich etwas Bettruhe abverlangt, das Hotelzimmer zu ihrem fixen Aufenthaltsort zu machen. Wie hoch der Eiffelturm ist. Und jetzt sitzen wir beide davor. Schmieg dich an mich, Olga. So wie vorhin im Theater. Du musst hier nichts flüstern. Jeder darf uns hören! Ich habe heimlich Linas Tagebuch gelesen. Sie denkt jetzt wieder daran, dass alle nach Korsika meinten, ich würde dich heiraten. Einschließlich Olga Molitor selbst. Dabei haben wir uns noch nicht einmal geküsst. Warte ab. Ich werde dich mit nach Washington nehmen. Und dann kommst du groß heraus. als Tänzerin. Nicht als Dichterin? Als Tänzerin. Und dann zeigst du mir Rockefeller und die Freiheitsstatue? Wirklich? Karlchen? 29. Oktober 1906. Telegrafie der Poste Française von Paris um 10.34 Uhr. Frau Josephine Molitor, Baden-Baden. Erwartet dich mit dem nächsten Zug. Olga krank. Komm sofort. Lina Molitor. Hotel Regina. Von Paris erhält die Mutter der beiden jungen Damen, Frau Molitor, in Baden-Baden dieses ominöse Telegramm. Die Frau Medizinalrat reist also an die Seine und findet alle bei bester Gesundheit. Aber es gibt extreme Spannungen zwischen Lina und Hau wegen Olga, der er ungeniert den Hof macht. Ein Kellner und die Gesellschafterin haben bestätigt, dass es deswegen zu einem Streit zwischen den sonst gut miteinander lebenden Eheleuten gekommen ist. Hau hat das Telegramm gefälscht, was er ja auch später, freilich auf seine unverwechselbare Art, nämlich voller Ironie und ohne irgendein Motiv zu nennen, zugeben wird. Ich zitiere: Das Todesurteil von Karl Hau. Im Prozess hob der Staatsanwalt ein umfangreiches Schriftstück in die Höhe, worin mit großem Scharfsinn der Nachweis eines Graphologen geführt sei, dass niemand anders der Absender des Pariser Telegramms gewesen sein könne als ich. Darauf erlaubte ich mir zu bemerken, dass ich bezüglich dieses Telegramms nie meine Urheberschaft bestritten hätte. Wild fuhr er auf mich los. Aber warum begeht er diese Fälschung, die er, da der Richter nachbohrt, wieder amourös begründet als Beenden des unglücklichen Dreiecksverhältnisses mit Olga? Um die herzkranke Schwiegermutter durch den Schrecken über das Eintreffen der Depesche in den Tod zu treiben? Oder hatte Hau die Absicht, Frau Molitor nach Paris zu locken und dort umzubringen? Jedenfalls reist er mit Frau und Kind nach London. Von dort soll es nach Washington zurückgehen, während Schwiegermutter und Schwägerin nach Baden-Baden abfahren. Der Direktor des Standard Oil Company ruft mich unverzüglich zu geheimen Verhandlungen nach Berlin. Wer? Der Direktor des Standard Oil Company. Sein Telegramm besagt... Hier. Kommen Sie sofort. Diskretion notwendig. Diskretion, Lina. Die Konkurrenz darf nichts von diesen Verhandlungen erfahren. Wann kommst du zurück? Das ist abhängig vom Ausgang der Verhandlungen. Der Zug nach Dover fährt gleich ab. Bleib in London. Und, Lina, Diskretion. Hau, der Verfasser des angeblichen Telegramms der Standard Oil Company, kehrt heimlich über Calais und Frankfurt nach Baden-Baden zurück. In Frankfurt, wo er am 3. November 1906 eintrifft,